Achtes Kapitel: Die Kurden und die Freiheit. Für die Kurden ist eine Zeit angebrochen, in der sie der Freiheit so nah sind wie noch nie zuvor. Das Dilemma von Freiheit und Verrat, das ihre gesamte Geschichte durchzieht, setzt sich auch heute fort, wo es viel Verrat und viele Verräter gibt. Es besteht weiter das gefährliche Manko, keine starke Mentalität zu haben und die Unfähigkeit, von Bündnissen zu profitieren. Es ist schwer, im Vornherein neue Formen der Freiheit und der Sklaverei zu beurteilen. Es ist ein historisches Gesetz, dass beide Tendenzen stets im Widerstreit zueinander stehen. Die kollaborierende kurdische Oberschicht wird es weiterhin als einzige Chance für sich erachten, auf fremde Mächte gestützt zu leben. Das ergibt sich aus ihren Interessen, ihren primitiv-nationalistischen Ideologien und Emotionen. Sie werden die kürzlich erfolgte Mittelostoffensive unter der Führung der USA, Großbritanniens und Israels bejubeln. Sie werden alles aufwenden, um ihre traditionelle Kollaboration mit allen Kräften, die den Status quo verteidigen, fortzusetzen. Sie werden die volksnahen Kräfte und die Demokratie nicht aufrichtig akzeptieren. Bei der nächstbesten Gelegenheit werden sie versuchen, sie auszuschalten. Nur wenn ihnen dies nicht gelingt, ihnen keine andere Wahl bleibt, werden sie sich auf ein Bündnis mit den volksnahen Kräften und auf einen demokratischen Kompromiss einlassen. Die Masse des Volkes steht zum ersten Mal in ihrer Geschichte vor einer Situation, die so viele Möglichkeiten für Freiheit bereithält. Ob sie diese Freiheit verwirklichen kann, hängt davon ab, ob ihre Führung eine mentale Revolution in Bewegung setzen kann und es gelingt, Institutionen aufzubauen, die sich vom primitiven Nationalismus und klassischem linken Schematismus befreien. Gleichzeitig kommt es auch darauf an, sich in enger Zusammenarbeit mit den Nachbarvölkern für die Freiheit zu engagieren. Eine der lebensnotwendigsten Aufgaben dieser Epoche ist, im erkennbaren Gegensatz zu den Bestrebungen der Oberschicht, einen Staat zu gründen, eine eigene demokratische Institutionalisierung umzusetzen. Wir wollen ein wenig in die Details gehen. A. Demokratisches Kurdistan. Alle Kurden, insbesondere die Unterschicht und die Intellektuellen, müssen ein klares Bewusstsein ihrer kulturellen Existenz als Produkt der Geschichte entwickeln. Die mentale Revolution besteht hauptsächlich im Akt dieser Bewusstwerdung. Um 2000 vor Christus begann nach der ersten Eiszeit auf dem Planeten, auf den Plateaus und Hängen, an den Flüssen und Bächen des Taurus-Zagros-Gebirges, eine kulturelle Entwicklung, die sich nach dem mesolithischen Zeitalter ab ca. 10.000 vor Christus mit der Kultur der neolithischen Revolution fortsetzte. Mit der sumerischen Zivilisation, die darauf aufbaute, hat sicherlich die Geschichte der Kurden ihren Anfang. Die in historischen Quellen unter zahlreichen verschiedenen Namen erschienenen und als eines der wichtigsten Gründungselemente dieser Zivilisation zu bewerten sind. Wissenschaftler setzten den Beginn der Geschichte im Allgemeinen mit der Erfindung der Schrift gleich. Man kann das so akzeptieren. Richtig wäre jedoch, die Kurden als eine Gesellschaft zu sehen, in der in Bruchstücken Eigenschaften der ersten Gesellschaft, der neolithischen, fortleben und die Stammzelle der indoeuropäischen Ackerbaukultur darstellt. In der kurdischen Geschichte besteht von Anfang an die Tendenz der neolithischen Kultur, gegen die Klassengesellschaft ständig Widerstand zu leisten. Dabei wurde sie in die Enge getrieben, ließen sich zur Kollaboration verführen und mussten sozusagen Bruchlandungen erleiden. Diese Tendenz, die mit den Sumerern begann, wurde unter den babylonischen, assyrischen, urartäischen, persischen, hellenischen, römischen, byzantischen, islamisch-arabischen, iranischen und türkischen Reichen, ob sklavenhalterisch oder feudal, verstärkt und setzte sich in Form des gemischten Zusammenlebens mit vielfältigen Kulturen und Volksgruppen fort. In den letzten 200 Jahren der kapitalistisch-imperialistischen Ära konnten die Kurden keinen Nationalstaat gründen. Als Folge von Aufständen noch weiter unterdrückt und entkräftet, kamen sie unter die Herrschaft der vier modernen, vornehmlich nationalen Staaten Iran, Türkei, Syrien und Irak. Sie blieben ohne verbriefte Rechte, entwickelten keine eigene Stärke und kein politisches Gewicht. Ihre kulturelle Entwicklung stagnierte und ihnen drohte, jeden Moment aus der Geschichte zu verschwinden. Die kurdischen Bewegungen, die in Opposition dazu entstanden, vermochten nicht, einen Nationalstaat zu gründen, da ihnen eine moderne bürgerliche Klasse und Volksbasis und deren ideologisch-politische Ausformung fehlte. Außerdem waren die geografischen Bedingungen aus politischer Sicht äußerst ungünstig. Die alte, von Stämmen, Religion, Feudalismus, Familien und Dynastien geprägte Gesellschaftsstruktur erlebte in dieser Zeit einen Niedergang, der den Kurden noch weitere Schwierigkeiten einbrachte. Zur gesellschaftlichen Krise kam es, als durch Assimilationspolitik Entfremdung drohte und sie zu ihren Prinzipien in Widerspruch gerieten. Diese Besonderheit in der historischen Entwicklung des kurdischen Phänomens hat im Wesentlichen auch die kurdische Problematik geprägt. In diesem Sinne stellt sich die kurdische Frage nicht nur als eine nationale Frage, sondern darüber hinaus als ein Problem der Nationenbildung und Demokratisierung von neolithischen und feudalen Stämmen dar. Es ist von höchster Wichtigkeit, den Unterschied zwischen den Bestrebungen der kurdischen Oberschichten, die entweder mit den herrschenden Nationalstaaten verschmelzen und kollaborieren oder bei Gelegenheit einen eigenen Staat gründen wollen, und der Suche der kurdischen Gemeinschaften des einfachen Volks nach Demokratie in seiner ganzen Tiefe zu begreifen. In Wesen und Form existieren grundlegende Unterschiede zwischen der voranschreitenden Staatsbildung in irakisch-Kurdistan und der sich in türkisch-Kurdistan entwickelnden demokratischen Institutionalisierung. Die Staatsbildung in irakisch-Kurdistan wird hauptsächlich von den USA, Großbritannien, Israel und den übrigen EU-Staaten unterstützt. Ziel dabei ist, die Kontrolle über den Mittleren Osten zu erlangen und einen strategischen Verbündeten für Israel zu schaffen. Ob solch ein Staat nun als föderaler Teilstaat des Irak oder als unabhängiger Staat gegründet wird, in der gegenwärtigen Situation kann er nur eine Marionette, ein kollaborierendes Gebilde sein. Um diesen Status zu überwinden, fehlen ihm die notwendigen wirtschaftlichen, sozialen und intellektuellen Grundlagen. Er wäre nicht in der Lage, sich auch nur einen Tag ohne die ausländischen Mächte zu halten. Gleichzeitig ist es möglich, dass er sich langsam entwickelt und sich eine kurdische Bourgeoisie ähnlich der arabischen, türkischen oder persischen herausbildet. Der Imperialismus und Israel besitzen die Mittel, dies zu gewährleisten. Die jüngste Irak-Operation bezweckt eben dies. B. Demokratische Institutionen oder der Volkskongress Kurdistan. Selbst wenn die Probleme der Revolution des Bewusstseins und des Gewissens gelöst werden, liegt die eigentliche Schwierigkeit für das Demokratisierungsprojekt der Kurden darin, dass die Institution Staat sich mit den demokratischen Institutionen nicht verträgt, sondern sie als Bedrohung auffasst. Traditionell begreift der mittelöstliche Staat jeden Zusammenschluss des Volks als gegen die eigene Autorität gerichtet. Er will sozusagen ein Volk von Ameisen. Die Überlegenheit der westlichen Zivilisation rührt nun daher, dass sie auf dem Individuum und einem Volk aus sich institutionalisierenden Individuen beruht. Im Mittleren Osten wird eine freie Persönlichkeit als Dickköpfigkeit gegenüber dem Staat gewertet und abgelehnt. Man wünscht sich ein untertäniges Volk. Die westlichen Demokratien dagegen entstanden durch die Zerschlagung eben dieser Tradition. Obwohl die Türkei im Mittleren Osten den am ehesten modernen Staat repräsentiert, kann sie aus oben genannten Gründen ihre Probleme mit der Demokratie nicht völlig lösen. Sie betrachtet eine Zunahme und Institutionalisierung der Demokratie mit Misstrauen und begreift sie als eine Bedrohung, die eines Tages ihre Autorität in Frage stellen wird. Verschärfend wirkt dabei ihre starre nationalstaatliche Praxis, die noch aus dem Nationalismus des 19. Jahrhunderts herrührt. Ähnlich gelagerte Probleme haben der Iran und die arabischen Staaten. In allen staatlichen Institutionen ist eine Clique an der Macht, die wir offizielle Vertreter der herrschenden Nation und Religion nennen. Die anderen ethnischen und religiösen Gruppen werden ausgegrenzt, so gut es geht. Nicht genug damit, man blockiert die zivilgesellschaftlichen Institutionen der anderen auf jede erdenkliche Art, indem man überall eine offizielle Ideologie, eine offizielle Interpretation der Nation, eine offizielle Sprache, Kultur und Politik festlegt, erklärt man es zum Vergehen und zum Verbrechen, diesen Konsens zu verlassen. Wer dem dennoch zuwiderhandelt, kann sogar zum Verräter an Heimatland, Nation und Staat erklärt werden. Das eigentliche Problem im Zusammenhang mit Demokratisierungsprozessen kann auf diese halb östliche, halb westliche Mischform des türkischen Staats zurückgeführt werden. Diese Staatsstruktur muss man überwinden, zumindest muss sie demokratische Institutionen zulassen. Die Selbstorganisation aller Klassen und Schichten der Gesellschaft, insbesondere der des einfachen Volks, dürfen nicht als Bedrohung und Autoritätsverlust aufgefasst werden, sondern als organische Strukturen, die für eine Lösung der Probleme unserer Zeit zwingend erforderlich sind. Man muss sich von der offiziellen Ideologie und ihrer institutionellen Durchsetzung trennen. Für die Türkei ist eine wissenschaftliche Interpretation des Nationalstaats genauso wie ein Klima, in dem sich Sprachen und Kulturen frei entfalten können, die Mindestbedingung für eine Demokratisierung. Man sollte es als Indiz für Meinungsfreiheit ansehen, sich als Kurde oder Türke oder Angehörige einer anderen ethnischen oder religiösen Struktur erklären zu können. Es besteht kein Unterschied darin, ob man, wie früher, der herrschenden Religion Vorteile verschafft oder heute der herrschenden Nation. Die undemokratische Grundhaltung ist dieselbe. Es ist überaus wichtig, dass sich die demokratischen Institutionen nicht selbst mit dem Staat identifizieren. Sie existieren nicht, um mit dem Staat zu konkurrieren, sondern um ihre eigenen Funktionen zu erfüllen. Wer zu diesen Institutionen gehört, kann sein Anliegen in den Staat hineintragen, aber darf dies nicht als Eroberung des Staats auffassen. Das Äußerste, was sie vom Staat erwarten können, ist Respekt und Sensibilität gegenüber ihrer Forderungen und Rechten. Selbst wenn wir einmal von den schmerzhaften Erfahrungen der Vergangenheit im Umgang mit der kurdischen Frage absehen, so gibt es auf institutioneller, selbst auf mentaler und künstlerischer Ebene immer noch Misstrauen selbst den banalsten und natürlichsten Entwicklungen gegenüber. Die Kurden werden weiterhin verfolgt. Forschung und Darstellung zur kurdischen Kultur werden in höchstem Maße behindert. Jeder Sachverhalt, der etwas mit Kurdentum zu tun hat, steht unter Separatismusverdacht. Diese Probleme, die ich so beharrlich betone, müssen in gegenseitigem Einvernehmen überwunden werden, sonst erleidet die Demokratisierung weiterhin Bruchlandungen. Das Flugzeug der Demokratie kann nicht nur mit einem Flügel fliegen. Der Staat mag seine Forderungen, PKK, KADEK, vollständig zu entwaffnen, nach demokratischem Verständnis im Recht sein, aber diese Forderung ist erst dann rechtens, wenn vollkommene Demokratie herrscht. Daher müssen beide Seiten Schritte unternehmen. Klar ist, was das für den türkischen Staat bedeutet. Die Kurden haben, was Mentalität und Kultur als auch Institutionalisierung betrifft, nur begrenzte Erfahrung und rudimentäres theoretisches Rüstzeug. Jeder meint, Demokratie bedeutet alle 4 Jahre Wahlen, Posten und Profite. Bei der Demokratisierung kommt man nicht weiter, wenn es nicht gelingt, diese Mentalität und entsprechende Praktiken zu überwinden, die eine demagogische Krankheit sind. Die Demokratie glaubt an die Freiheit des Volkes. Sie ist der Politikstil wahrer Patrioten, für die Tugend noch eine Bedeutung haben. Sie hat nichts mit Posten und Profiten zu tun, bringt keine Schmiergelder. Sie bezweckt, in ordentlichen Wahlen diejenigen mit einem Amt zu betrauen, die geeignet sind, die gemeinsamen grundlegenden Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen. Kurz, sie bedeutet intensive und wirkliche Bildung. Das kurdische Volk hat in all den Staaten, auf die es verteilt ist, ähnliche Probleme mit den staatlichen Autoritäten. Wenn es zum einen intensiv versucht, sich von der mittelalterlichen Sklaverei in Form der Aga, Scheich und Fürstentümer zu befreien, kann es auf der anderen Seite nicht angehen, dass es in den herrschenden Nationalstaaten assimiliert wird. Das zu wollen hieße, noch hinter die mittelalterliche Sklaverei zurückzufallen. Das ist auch der Grund, warum die feudale Ideologie und ihre Institution nicht überwunden werden. Man sitzt geradezu in der Zwickmühle. Demokratisierung bedeutet, sich aus dieser Zwickmühle ohne Leid und Blutvergießen befreien zu können. Wenn diese Möglichkeit versperrt bleibt, werden Krisen, Aufstände und deren Niederschlagung unverändert an der Tagesordnung bleiben. Daher musste ich konkretere Vorschläge für einen Entwurf kurdischer demokratischer Institutionen entwickeln. Dieses Projekt soll hauptsächlich die in der Region lebenden Kurden als Volk erfassen. Es schließt die Oberschicht nicht aus, stützt sich aber auch nicht auf sie, denn sie neigt zu etatistischen Lösungen. Außerdem ist das Projekt auch offen für die Minderheiten in jedem Teil Kurdistans und alle Individuen, die den Nationalstaaten angehören. Es basiert nicht auf einer nationalistischen Perspektive. Wir brauchen einen allgemeinen Volkskongress, der alle Teile Kurdistans umfasst. Der bestehende Nationale Kongress Kurdistan, KNK, kann in Inhalt und Form den in meiner Analyse gesteckten Rahmen nicht ausfüllen. Es scheint, als ob KNK nicht leisten könnte, was nötig ist. Außerdem assoziiert man mit der nationalen Ausdrucksform Nationalismus und eine etatistische Lösung. Es ist besser, den Begriff Nation durch Volk zu ersetzen. Gewisse Institutionen ähneln sich im Namen, wie zum Beispiel der Afrikanische Nationalkongress. Der KNK ähnelt KADEC. Beides sind Organisationen und besitzen die gleiche Basis. Ein Zusammenschluss wäre der realen Situation angemessener. Man kann die Vereinigung beider auf einem außerordentlichen Kongress als Vorschlag einbringen. Der Volkskongress Kurdistan, KONKRAGEL, an den ich denke, kann als Ziel für sich definieren, mit den bestehenden Nationalstaaten die Probleme auf der Grundlage von Frieden und demokratischer Politik lösen zu wollen, ohne selbst einen Staat zu bilden. Man muss versuchen, diese Definition aus einer korrekten Theorie und einem praktischen Ansatz herauszuentwickeln und sorgfältig zu vermitteln. Die Anzahl der Mitglieder des Volkskongress Kurdistan kann zwischen 250 und 300 betragen, wobei die prozentualen Bevölkerungsanteile der jeweiligen Teile Kurdistans zu berücksichtigen sind. Die Mitglieder werden unter Berücksichtigung der Gesetze der bestehenden Staaten mit entsprechenden Methoden gewählt. Zu ihren Aufgaben gehört eine jährliche Vollversammlung und die Wahl eines Exekutivkomitees von 25 bis 30 Personen. Der Kongress kann Beschlüsse zu allen Fragen der Demokratisierung des Volks fassen und eine entsprechende Politik entwickeln. In den Staaten, in denen Kurden leben, sollte er grundsätzlich nicht mit illegalen, sondern mit legalen Parteien arbeiten. Diese legalen Parteien sind nicht Parteien, die nur seinem Willen unterliegen, sondern es besteht ein freundschaftliches Verhältnis. Sie müssen die Regeln und Gesetze der jeweiligen Staaten einhalten. Der Volkskongress Kurdistan kann seiner Rolle nur gerecht werden, wenn er die Nationalstaaten und die Institutionen der Demokratisierung des Volks richtig einschätzt und entsprechende Entscheidungen trifft. Wenn es erlaubt wird, kann er selbst seinen legalen Status in dem jeweiligen Nationalstaat einnehmen. Dafür sollte er kämpfen. Auf der Ebene unterhalb des Exekutivrats bildet man Ausschüsse für die Grundbedürfnisse. Hauptausschüsse kann man für Innen- und Außenpolitik, Soziales, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst sowie Presse einrichten. Ein Vorschlag kann lauten, dass diese Ausschüsse je nach Bedarf Unterausschüsse und Untereinheiten bilden und eine Organisierung der Basis anstreben sollen. Die Basisorganisation kann nach dem Vorbild von Kommunen oder Hausgemeinschaften bzw. Nachbarschaftskomitees erfolgen. Alle diese Organisationsformen sind offen und funktionieren nach den Grundregeln der Demokratie. Wenn das kurdische Volk in dem von mir ansatzweise skizzierten Konzept einen verantwortlichen Ansprechpartner erhielte, sollte das die Nationalstaaten nicht beunruhigen. Man muss vielmehr darauf achten, dass sich im Volk nicht Organisationen breitmachen, deren Stil, Befugnisse und Auswüchse nicht zu durchschauen sind, die unter dem Einfluss von verantwortungslosen Leuten stehen, die jederzeit zu allem in der Lage sind, amateurhaft vorgehen und oft zu mafiösen Bandenstrukturen tendieren. Fügt man noch etwas Gewalt hinzu, treten chaotische Situationen ein, wie sie in der Vergangenheit vorkamen und wie sie sich immer noch wiederholen können. Wenn man sich klar macht, zu welchen gefährlichen Situationen solche Strukturen auf Seiten des Volkes und des Staates führen können, wird klar, dass der Volkskongress Kurdistan ein realistisches und lösungsorientiertes Modell darstellt. Wenn das Problem nur einen Teil Kurdistans beträfe, könnte man vielleicht auf eine solche Organisation verzichten. Weil sich aber die Teile und die Nationalstaaten immens gegenseitig beeinflussen, benötigt man eine derartige Organisierung und politische Repräsentation. Aus der Perspektive der Türkei mag das mit Blick auf die Vergangenheit vielleicht Ängste erzeugen. Wenn man jedoch berücksichtigt, dass der kurdische Nationalismus im Nachbarland Irak einer Staatsgründung wohlwollend gegenübersteht, wirkt eine Struktur dieser Art, die auf der Einheit des bereits vorhandenen Staats beruht und eine wohldefinierte Demokratie anstrebt, als optimales Instrument. Andernfalls wird das Volk in Massen nationalistischem Separatismus zuströmen, welche Garantien der primitive Nationalismus auch geben mag. Bei der jüngsten Irak-Operation wurde hinreichend deutlich, dass dies die objektiven Gegebenheiten sind. Wenn die Türkei sich für das Kurdenproblem verantwortlich fühlt, sollte sie eine Organisation dieser Art nicht misstrauisch beäugen, sondern sie als einen Freund und Ansprechpartner sehen, den es zu ermutigen und zu unterstützen gilt. Ablehnung und feindliches Verhalten stärken einerseits den etatistischen Nationalismus und veranlassen andererseits die volksnahen Kräfte zu Waffengewalt sowie notwendigerweise zu Separatismus. Bei einem Vergleich dieses Modells mit vielen anderen Beispielen in der Welt wird deutlich, dass es das Konstruktivste ist. Selbst winzige Einheiten wie Tschetschenien und der Kosovo akzeptieren keine Organisationseinheit unterhalb eines eigenen Staates. Derartige Einstellungen führen natürlich dazu, dass das jeweilige Problem zu einer schwerenden Wunde wird. Wenn die beteiligten Seiten zustimmen, kann die Frage der Vereinigung von PKK-Kadek und dem KNK auf die Tagesordnung gesetzt werden. Mit diesem Ziel sollte man prinzipielle und praktische Maßnahmen ergreifen. Neben diesem allgemeinen Projekt sind weitere Instrumente zur Problemlösung unverzichtbar. Man darf die Organisation der Zivilgesellschaft, OZG, den Volkskongress Kurdistan und politische Parteien nicht als sich einander ausschließende Alternativen betrachten. Jede hat ihren eigenen Wirkungsbereich und ihre eigenen Strukturen. Der Bedarf bestimmt die Struktur. Schematische, bürokratische Organisierungsformen taugen mit Sicherheit nichts und lösen keine Probleme. Organisation der Zivilgesellschaft kann man zentral und lokal aufbauen. Das Grundprinzip muss sein, wo immer Bedarf herrscht, da sollte eine OZG eingesetzt werden. Egal, ob es sich um Wirtschaft, Soziales, Kultur, Ökologie, Kunst, Wissenschaft, Sport, Bildung, Gesundheit, Geschichte oder Ähnliches handelt. Personen und Funktionen, die dieses zum Ziel haben, sollten gefördert werden. Aus Sicht der Kurden sind legale politische Parteien von großer Bedeutung. Obwohl die Auffassung, es müsse rein kurdische Parteien geben, irrig ist, ist es möglich und funktional, wenn die Kurden in Gebieten, wo sie in großer Zahl leben und spezifische Probleme haben, legale kurdische demokratische Parteien gründen. Solche Organisationsformen sollten Nationalismus und Rassismus vermeiden und keine Trennung der Nationen vornehmen. Um zu einem demokratischen Stil befähigt zu sein, ist es jedoch sehr wichtig, dass sie in ihren Mehrheitsgebieten für unabhängige bzw. Sektionsorganisierungen offen sind. Dieser Stil ist in Europa und überall auf der Welt gebräuchlich. Natürlich können diese Parteien in demokratischen Koalitionen Regierungen bilden oder sie beeinflussen. Auf eigene Faust vorzugehen, schwächt ihren Einfluss. Ein Vorgehen in breiten demokratischen und ökologischen Koordinationen ist der beste Stil. Besonders betonen will ich, dass sich die Kurden vor allem in Wissenschaft, Kunst, Bildung und Medien institutionalisieren müssen, denn sie spielen in der freien kulturellen Entfaltung die Hauptrolle. Der Nationalstaat hat die Aufgabe, derartige Einrichtungen zu unterstützen. Während die offizielle Sprache ohnehin überall gelehrt und Verwendung findet, ist Kurdischunterricht an den Grundschulen zu fördern. Zweisprachigkeit ist ein gesellschaftlicher Reichtum. Dass in Indien Hunderte, in der Schweiz 4 Sprachen offiziell Verwendung finden, behindert die Funktion des Staates nicht, zerstört nicht die nationale Einheit. Ein wichtiger Bereich der demokratischen Institutionalisierung sind auch kommunale Organe in Groß- und Kleinstädten und Dörfern auf dem Lande. Die demokratischen Institutionen haben hier viel mit den geografischen Bedingungen zu tun, also mit Ökologie zu tun. Auch sie sind die Basis eines demokratischen Systems. Solange sich Dorf und Stadt nicht demokratisieren, kann man der gesamten Gesellschaft so viele zentrale Institutionen und Leitungen überstülpen, wie man will. Es ist nicht zu erwarten, dass diese sich aus eigener Kraft demokratisieren. Das Wesen der Demokratie ist, dass sie von der Basis des Volkes ausgeht und deren Willen der kollektiven Leitung überträgt. Deshalb ist die kommunale Ebene so wichtig. Man muss sich intensiv mit den Begriffen und Institutionen der Stadtverwaltungen und verschiedener kommunaler Strukturen auf dem Land befassen. Ältestenräte sind dabei nicht ausreichend. Man kann nicht sagen, dass Stadtverwaltungen oder Dorfvorstände an sich schon demokratisch seien. Sie zu demokratisieren ist ein Problem für sich. Auf der einen Seite stehen sie unvermeidlich unter der erdrückenden Macht des Staates und haben mit der nicht bedarfsgerechten Regionalförderung zu kämpfen. Auf der anderen Seite existieren die Praktiken von Bürgermeister und Dorfagatum. Daher ist die Bildung von Kommunal- oder Stadträten nötig, damit das Volk durch freie Wahl und Kontrolle die Arbeit begleiten kann. Wegen der weltweit zunehmenden Bedeutung von Regionalität, lokaler Kultur und Ökologie ist die Institutionalisierung dieser Themen ein Anliegen demokratischer Politik, dem höchste intellektuelle Aufmerksamkeit gewidmet werden muss und das organisatorischer Strukturen bedarf. Wenn wir in diesem Definitionsrahmen die Institutionalisierung von dörflichen und städtischen Kommunalverwaltungen auf die Besonderheiten der kurdischen Gesellschaft übertragen, können wir konkreter von einer libertären Kommunalbewegung sprechen. Das Volk der Willkür eines Aga, Sektenführers, Dorfschulzer oder Dorfschützers zu überlassen, wäre die Negation von Demokratie. Eine allgemeine Demokratisierung kann keinen Erfolg haben, wenn die alten Führungsstile, die Praktiken und Institutionen nicht überwunden werden, die feudale lokale Kräfte und Zentralstaaten über Jahrhunderte dem Volk aufgezwungen haben. Um einen demokratischen Weg einschlagen zu können, ist es wichtig, dass die Parlamente der herrschenden Nationalstaaten Türkei, Iran und Syrien und das kurdisch-föderale Parlament im Irak im Rahmen der betreffenden Gesetze eigene Vertreter des kurdischen Volks wählen. In Parlamenten, die die Existenz und Freiheit der Kurden nicht anerkennen, kann man erst recht nicht die spezifischen Besonderheiten des kurdischen Volks vertreten. Wo selbst die elementarsten Menschenrechte wie die Möglichkeit, kurdische Kinder eine Ausbildung in der Muttersprache zu ermöglichen oder ein Leben oder auch nur eine Namensgebung gemäß kultureller Tradition durchzuführen, beschränkt werden, dort kann man nicht von kurdischen Parlamentariern sprechen. Jemanden, der sich für seine Sprache und seine Kultur nicht verantwortlich zeigt, als Volksvertreter bezeichnen zu wollen, wäre absurd. Und dennoch ist es möglich, dass diese glauben, im Namen der herrschenden Nation oder der herrschenden Religion eine Mission zu haben. Genau dies ist die soziologische Realität assimilierter, kurdischstämmiger Parlamentarier. Daher ist es wichtig, in Zukunft neue Formen für die Repräsentation sowohl im Staat allgemein als auch in den nationalen Parlamenten zu suchen. Eine ihrem Wesen und ihrer Form nach angemessene Vertretung des kurdischen Volks in diesen Tempeln der Demokratie, insbesondere den türkischen, iranischen, arabischen Parlamenten und dem kurdisch-föderalen Parlament im Irak, bleibt ein besonderes Problem. Schließlich müssen gesellschaftliche Hauptkategorien wie Frauen, Jugend, ethnische und religiöse Gruppen in spezifischen Institutionen repräsentiert werden. Diese Gruppen, die zum wichtigsten Klientel der Zivilgesellschaft gehören, müssen demokratische Massenorganisationen entwickeln. Andernfalls ist der Anspruch an eine Demokratie von Freien und Gleichen nicht erfüllt. Statuten und Satzungen müssen sorgfältig ausgearbeitet werden, um eine demokratische Arbeitsweise zu ermöglichen. Die von mir unterbreiteten Vorschläge zur demokratischen Institutionalisierung sollten, falls es nötig ist und sich die Gelegenheit bietet, geändert und erweitert werden. C. Schluss. Demokratien sind Systeme, die mit dem Engagement des Volks zusammenhängen. Wo das Volk nicht aktiv wird, können keine Demokratien gedeihen. So wie der Staat den Aktionismus des Volks respektieren muss, muss auch das Volk den Staat respektieren. Es darf ein System, das Rücksicht auf seine Bedürfnisse nimmt, nicht zerstören. Entscheidend ist, dass jeweils beide einen Konsens finden. Wenn man alles dem Staat überlässt, entfernt man sich von der Demokratie. Überlässt man alles dem Aktionismus des Volks, führt das in die Anarchie. Es ist wichtig, in keines dieser beiden Extreme zu fallen, wie schon so oft in der Geschichte. Es widerspräche den Tatsachen, die Aufstände und Kriege, die im letzten Jahrhundert im Namen der nationalen Befreiung, mal der sozialistischen Befreiung geführt wurden, als Volkserhebungen abzusegnen. Dass sowohl der Realsozialismus als auch der Nationalstaat überwunden werden, zeigt hinreichend, dass diese Behauptungen wissenschaftlich nicht haltbar sind. Es ist geboten, sich diesen und ähnlichen verallgemeinernden Begriffen vorsichtiger und mit größerem Realismus zu nähern. Sie ähneln den Begriffen wie Religion und Dynastie. Volksaufstände dürfen mittlerweile außer zur unvermeidlichen legitimen Selbstverteidigung nicht mehr gewalttätig sein und dürfen auch nicht mehr die Zerschlagung des Staates bezwecken. Sonst wird man sich nicht davor retten können, selbst überwunden zu werden. Selbst wenn die Herrschaft 70 Jahre dauert und man ein Drittel der Erde beherrscht, wie es der Realsozialismus tat. Der eigentliche Zweck der Volkserhebung müsste so formuliert werden: den Staat dazu bringen, der eigenen demokratischen Institutionalisierung und damit Selbstbefreiung zuzustimmen und dafür verantwortliche Vertreter anzuerkennen. Weder den Staat anzubeten kann als richtig und legitim angesehen werden, noch im Namen des Volkes Kriege und Aktionen durchzuführen, um ihn zu zerschlagen. Selbst wer das anders sieht, wird sich nicht davor bewahren können, in Widerspruch zum Anspruch auf Freiheit des Volkes zu geraten. In diesem Sinne ist es für die gesellschaftliche Legitimität wesentlich, dass sich der Staat und die demokratischen Institutionen und Aktionismen gegenseitig anerkennen. Die Aktionismen linker, rechter, religiöser oder ethnischer Art der letzten 30 bis 40 Jahre in der Türkei sind in vielen Situationen ins Extreme abgeglitten. Sie haben nicht gegenseitiger Legitimierung gedient. Dass sich die als demokratisch und sozialistisch geltenden Kräfte heimlich bewaffnen und die Aktionen, die sogenannten Idealisten gegen die Linke einerseits und die sogenannte Hisbollah gegen Kurden und PKKler andererseits im Namen des Staates durchführen, schadet der Demokratisierung außerordentlich. Es wäre problematisch, dies mit legitimer Selbstverteidigung erklären zu wollen. Damit innerhalb der Gesellschaft und bei ihren Führungskräften ein Klima der Toleranz entsteht und die Fortschritte in Richtung Demokratie und Menschenrechte vorangehen, ist wechselseitige Selbstkritik und Anerkennung der Legitimität der jeweiligen Gegenseite von großer Bedeutung. Es kann in der Türkei nicht so weitergehen, dass eine Seite die andere beschuldigt. Der realistische Weg ist, dass jeder und jede Gruppe sich selbst auf demokratische Kriterien hin befragt, die nötige Selbstkritik leistet und sich gesellschaftlich legitimiert. Das gilt für alle, vom Staat über die Bruderschaften, die sich als Unschuldslämmer präsentieren, bis hin zu den Intellektuellen. Für die Kurden besitzt das demokratische Engagement höchste Priorität. Sie können ihre eigenen demokratischen Institutionen und ihre Legitimität aus Sicht des Staates nur durch eigenständigen, legitimen Aktionismus sichern. Dafür muss die richtige Form gewählt werden. In der Historie und in der ganzen Welt gibt es wegweisende Beispiele. Natürlich sind diese nicht einfach zu imitieren, doch viele Beispiele sind es wert, untersucht zu werden. Vom passiven Widerstand Gandhis bis zu den Ghetto-Bewegungen in der Südafrikanischen Republik, von der palästinensischen Intifada bis zu den Kommunen und autonomen Strukturen in den Straßen und Vierteln des heutigen Argentiniens. Eine breite und beharrliche Bewegung der Kurden in den jeweiligen Staaten, in denen sie leben, unter der Parole Frieden und Akzeptanz demokratischer Legitimität, kann für die Demokratisierung dieser Staaten förderlich sein. Man muss diesen Frieden und demokratische Aktion als Recht einfordern, ohne dabei zum Mittel der Gewalt zu greifen, außer in unvermeidlichen Situationen legitimer Selbstverteidigung. Bedingungen dafür sind, dass die Forderungen keine Gewalt gutheißen und keine Loslösung vom Staat wollen. Aktionen für das Recht auf Bildung in der Muttersprache und die Beseitigung von Armut und Arbeitslosigkeit sind im Zusammenhang mit Grundbedürfnissen mindestens ebenso notwendig wie die Institutionalisierung der Demokratisierung. Die Staaten dürfen ihre Kontrollfunktion nicht dazu einsetzen, diese Aktion ständig zu zensieren und zu blockieren, was sie illegalisieren und dem Wesen der Demokratie widersprechen würde. Es ist darauf zu achten, dass die Aktionen auf Legalität und Legitimität zielen, um deren Grenzen nicht zu verletzen, in der Durchführung ausreichend organisiert und diszipliniert sind. Auf die allgemeinen Bedürfnisse der Gesellschaft Rücksicht zu nehmen, ist für alle Seiten unverzichtbar. Die Bewaffnung von PKK, KADEK, ist ein gewichtiges Problem für Demokratisierung und Frieden. Ich habe bereits vorgeschlagen, dass sich aus Gründen der politischen Legitimität PKK, KADEK und der Nationalkongress Kurdistan, KNK, unter dem Dach des Volkskongress Kurdistans vereinigen können. Um sie entwaffnen zu können, muss der betreffende Staat notwendige gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen. Das beispielsweise in der Türkei angedachte Reuegesetz entspricht weder in Form noch Umfang diesen Anforderungen. Weil die Bedingungen für eine Generalamnestie auch nicht vorhanden sind, wäre der realistischere Weg eine Regelung, die im Gegenzug für ein generelles Niederlegen der Waffen allen, die sich beteiligen wollen, aus dem benachbarten Ausland, inklusive derer in Europa, derer in den Gefängnissen und der Bewaffneten in den Bergen, die Chance zum Frieden gibt. Vorausgesetzt, sie stimmen den demokratischen, laizistischen, sozialen und rechtsstaatlichen Qualitäten der Republik zu. Wenn man sich vor Augen führt, dass es auch jene gibt, die sich für die Weiterführung des bewaffneten Widerstands entscheiden und die genannten Ziele der Republik nicht anerkennen wollen, wird denen, die würdevoll und freiwillig den Zielen der Republik zustimmen, Gelegenheit gegeben, eine vereinende und stärkende Rolle zu spielen. Dafür gibt es eine historische und gesellschaftliche Grundlage. Vor 30 Jahren waren Kommunismus und Kurdentum verboten, während heutige derartige Parteien legal sind. Auch haben viele Organisationen die Waffen niedergelegt oder sind bereit, sie niederzulegen und eine demokratische Einheit zu akzeptieren. Es wäre also nur folgerichtig und notwendig, wie für eine Lösung sinnvoll, diese historisch-gesellschaftliche Entwicklung in das angedachte, entsprechende Gesetz einzubeziehen und zur Sprache zu bringen. Wenn diese Option nicht gewählt wird und auch die USA ihren Druck im Irak verstärken sollten, wird, wie ich vorher im Zusammenhang mit PKK-Kadek betont habe, zwangsläufig mit 10.000 Bewaffneten eine neue Phase voller Schwierigkeiten, Schmerzen und Verluste an Menschenleben beginnen, so sehr wir uns auch das nicht wünschen. Die Folgen werden weitaus gravierender als die des 15. August 1984, an dem es nur 250 Bewaffnete gab. Seit langem habe ich eine Vielzahl von Vorschlägen sowohl an den Staat als auch an die PKK gemacht, damit so etwas verhindert wird. Die seit 5 Jahren andauernde Waffenruhe ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Um zu einer endgültigen Lösung zu kommen und den Eintritt eines noch erbarmungsloseren Prozesses zu verhindern, ist es absolut notwendig, ein Gesetz für sozialen Frieden zu schaffen. Es brachte das Ende für etliche Regierungen, dass sie nie den Versuch einer Lösung unternahmen, sondern das Feuer immer weiter schürten. Die Gesellschaft will definitiv zur Ruhe kommen, sie will Arbeit und Toleranz. Die Regierung, welche die Staatsmaschinerie bedient, kann, wenn sie will, als Antwort auf diese Forderung eine juristische Formel für demokratische Einheit und Frieden statt des Reuegesetzes entwickeln, welches das genaue Gegenteil beinhaltet. Andernfalls wird es unausweichlich, dass die vorhandenen bewaffneten Kräfte in eine lange Periode von Kämpfen hineingeraten. Meinen letzten Brief an die Regierung schrieb ich, um genau dies zu verhindern. Die Türkei muss sich endlich von ihrem Syndrom, das von der Kurdenfrage herrührt, befreien. Das allgemeine Ziel der kurdisch-demokratischen Bewegung ist vollständige Demokratie für die gesamte Türkei. Dass die Türkei die Erfüllung der EU-Kriterien anstrebt, kommt diesem Ziel entgegen. Die traditionelle Politik, die Kurden in der Geschichte zu begraben, muss ausgedient haben. Auch kann es für die Kurden kein Ziel sein, unter allen Umständen auch einen eigenen Staat zu wollen. Es ist deshalb die historische Aufgabe für die betroffenen Staaten, eine demokratische Kurdenreform auf der Basis freiwilliger Partizipation zu akzeptieren. Kurz, das Projekt des kurdischen Volkes für eine demokratische Lösung ist spannend. Genauso wie die Kurden einst im Neolithikum die Hauptquelle für die spätere sumerische Zivilisation der Klassengesellschaft und des Staates waren und somit einen beträchtlichen Beitrag zur Geschichte geleistet haben, versuchen sie heute in ähnlicher Weise, ihr eigenes Demokratieprojekt zu entwickeln, welches zur fortgeschrittenen, barbarischen US-Zivilisation im Widerspruch steht. In einer neuen hellenistischen Synthese weben sie die Identität des Mittleren Ostens. Das kurdische Teji wird sich drehen und den Mittleren Osten in das Zeitalter der demokratischen Zivilisation führen. Uns fällt es zu, nicht Knechte neuer Gilgamesch und Alexanders, sondern Quelle der Hoffnung darauf zu sein, dass die Völker sich diesmal ohne Herren in diese Zivilisation mischen. Das heißt, in der Morgendämmerung der demokratisch-ökologischen Zivilisation der Völker, die einen universalen Anspruch hat, die ersten leuchtenden Funken auch diesmal als erste aus dem Stein zu schlagen. Ich bin überzeugt, dass ich in diesem Plädoyer die Einwirkungen der Zeit auf Imrali auf meine persönlichen Wandel in markanter Weise dargelegt habe, sowie darin interessante Anregungen, vor allem für das kurdische Volk und die Genossen und Freunde stecken, ist es auch reich an Anregungen für meine Gegner. Daraus die nötigen Schlüsse zu ziehen, soll jeder, der ein Bedürfnis danach verspürt, als Hilfestellung betrachtet zu werden. Ich habe versucht, die alten Erzählungen, in denen so viel vom gemeinsamen Kulturerbe der Menschheit verborgen liegt, in die Sprache unserer Zeit zu übersetzen und sie wieder verständlich zu machen. Ob mir das gelungen ist, wird die Geschichte zeigen. Die hellenische Kultur, deren Ursprung in der mesopotamischen liegt, formt im Zweistromland durch Alexander eine Synthese, indem sie die Menschen wie Ameisen zerquetschte. Von dieser Kultur habe ich meinen Teil im Athener Komplott abbekommen. Meine Antwort ist sozusagen eine Gegenbewegung gegen die hellenische und westliche Kultur. Ich hoffe, dass diese von uns angestrebte Synthese der Kulturen von unten genauso erfolgreich werden kann, wie es die Synthese Alexanders war. Dem Gericht und dem Geschworenen spreche ich mein Bedauern aus, dass ich, an den Felsen von Imrali geschmiedet, durch die Athene-Oligarchie, welche die Maske von Demokratie und Menschenrechte trug, mich bei meiner Verhandlung an Sokrates orientierte und dafür, dass sie nichts gegen ein Urteil tun können, das schon lange über mich gefällt ist. Ich entbiete ihnen meine vorzüglichste Hochachtung. 20. Mai 2003. Ein-Personen-Haftanstalt Imrali. Abdullah Öcalan.